Deutschlandfunk. Milestones. Blues-Klassiker. Seine Melange aus Blues, Rock, Pop und Jazz war ziemlich einzigartig, wie seine 30 Studioalben zeigen. Aus dem Gitarristen und Pianisten Mac Rabeneck, der bei einer Schießerei in New Orleans seinen linken Ringfinger verlor, wurde in den 60er Jahren Dr. John, mit dem irgendwann alle eine Platte machen wollten, angefangen mit den Rolling Stones, John Lennon und Van Morrison. Mit 77 Jahren ist Malcolm Mac Rabeneck am 6. Juni 2019 gestorben. An ihn wollen wir heute erinnern in dieser Ausgabe der Milestones. Right Place, Wrong Time, benannt nach einem seiner größten Hits. Erinnerungen an Dr. John 1941 bis 2019 von Karl Lippegaus. I can remember people dancing all in our front porch in the room. Ich kann mich erinnern, wie die Leute auf unserer Veranda vorm Haus getanzt haben. Im Wohnzimmer haben sie getanzt und immer stand da ein Klavier. Es gab einen bestimmten Stil, wie in New Orleans Klavier gespielt wurde. Sehr tanzbar war das, nur mit Klavier. Es ist Teil der Tradition, die vielleicht mit Jelly Roll Morton anfing, dann kamen andere. Zu der Zeit, als Professor Longhair daherkam und Huey Piano Smith, also die waren in der Lage, ein ganzes Haus zu rocken. Die Party begann abzuheben. Sie veranstalteten das, was wir House Rent Partys nannten, um jemanden aus der Nachbarschaft zu helfen zum Beispiel. Heute gibt's die Benefits, die werden von Leuten organisiert. Wovon ich rede, das waren spontane Sachen. Dann gab es auch das, was sie die Cutting Contests nannten. Einer spielt was am Klavier, dann kommt ein anderer und wenn der besser ist, kommt der erste nicht mehr zurück. Wenn der zweite schlechter ist, gewinnt der erste. Das ist eine sehr gesunde Sache für die Musik, jemanden darauf hinzuweisen, hey, ich kann von diesem oder jenem was lernen. Es ist ein Weg, um die Musik zu pushen, damit sie wächst. That's a way that pushes the music to grow. Thank you. Malcolm J. Rabenack alias Dr. John Crow, The Night Tripper. Dem US-Musikpublikum war er seit den 70er Jahren aus vielen TV- und Radiosendungen ein Begriff, unter dem Künstlernamen Dr. John. Seinen Erfolg verdankte er anfangs den Stationen in den urbanen Zentren, die man drüben Underground Radios nannte. Das erste Album, das er in seiner Heimatstadt New Orleans aufnehmen konnte, kam aber erst 1992. Going Back to New Orleans hieß es und gehört zu seinen besten Alben. Es hat eine großartige Dramaturgie und ist randvoll mit dem, was New Orleans auf die musikalische Weltkarte gebracht hat. Im Jahr 1992, als diese Platte erschien, bekam ich Gelegenheit, den legendären Künstler aus der Crescent City New Orleans zu treffen. A lot of the old music was so passed down, nobody knows how old it really is. Viel von der alten Musik ging durch so viele Hände, dass niemand mehr weiß, wie alt die Sachen wirklich sind. Ein Song wie I'll Be Glad When You're Dead, You Rascal You gehörte einem Schauspieler namens Sam Sweet. Alle nannten ihn Spody Odie. Mein Freund Danny Barker sagte, der Song gehe zurück bis zu den Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts. Das Lied galt schon als alt, als Danny noch ein Kind war. Bei Songs wie My Indian Red weiß niemand, wer ihn geschrieben hat. Die Mardi Gras Indians in New Orleans haben ihn schon vor der Wende zum 20. Jahrhundert in ihren Paraden präsentiert. Niemand weiß, von wem Careless Love stammt. Das geht alles so weit zurück, vielleicht sogar bis ins 17. Jahrhundert. Wie die Urform aussah, weiß niemand. So ist New Orleans Musik immer weitergereicht worden, über sehr lange Zeitperioden. Wobei es mich überrascht, dass sogar Musikwissenschaftler sagen, wir sind uns nicht sicher, wo die Sachen herstammen, aber sie sind sehr, sehr alt. Das ist dauernd passiert. Well, we're not sure of really where this came from, but it's very old and it just kept happening. Yeah. chapter to the big Jeep down brown under red, white, and blue. Jeep and happy peanut of the golden way. Big Jeep little wild of the Creole. Malcolm Rabeneck kam am 20. November 1941 zur Welt und wuchs in New Orleans auf. Schon als Dreijähriger zeigte er reges Interesse an Musik und Lärm. Er bearbeitete das Klavier im Haus seiner Eltern und irgendwann wurde daraus etwas, das der Johann Sebastian Bach dieses Klavierstils, Professor Longhair, entwickelt hatte. Gleich mit seinem ersten Album beim Atlantic-Label hatte Dr. John seinen Durchbruch. Mit dem Produzenten Jerry Wexler verstand er sich sehr gut. Die Platte heißt Gree-Gree. In New Orleans ist das ein anderes Wort für Voodoo und damit ein Brückenschlag nach Haiti, denn viele Haitianer hatte es in die Stadt am Delta verschlagen. A lot of New Orleans concept is connected with a lot of things, because when you stick a pin through a globe. Alles ist mit allem verbunden in New Orleans. Wenn du eine große Nadel durch unseren Planeten stechen könntest, dann würdest du in New Orleans eindringen und in Lhasa in Tibet wieder herauskommen. Sie liegen sich genau gegenüber. Das Konzept der Tibeter hat mit Karma zu tun. New Orleans ist das polare Gegenteil. Doch in unserem Gree-Gree kommt viel von diesem Karma-Denken vor. Alles ist in einer Balance, Yin und Yang, positiv, negativ. Deshalb ist der Begriff falsch. Nichts ist schwarz oder weiß, sondern alles ist irgendwo in der Mitte. Because nothing is black or white. Everything is somewhere in the middle. They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gree-grees in my hand. Dig me tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the gree-gree man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. Got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got Green now. You got love trouble, you got a bad woman you can't control. I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my easy life rub or put some of my boss fix jazz in your breakfast. Try a little bit of John, known as a night tripper, a satchel of gree-gree in my hand. Then it tripping up on the bayou, you know I'm the last of the best. I'm known as a Gree-Gree man. Sell it. Water, water, if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Seal it, Jupiter, my whole car, they just won't be beat. Dr. John and the Night Trippers. Eine Tante brachte dem jungen Mac bei, wie man Pine Tops Boogie Woogie spielte. Wichtiger war vielleicht der Einfluss des Vaters, der eine beachtliche Sammlung von 78er Shellac-Platten mit Blues und Hillbilly besaß. Er war außerdem Reparateur für Radio- und Fernsehgeräte. Malcolms Mutter schrieb Songs auch für ihren kleinen Sohn. Es wurde viel Hausmusik gemacht und sie saßen alle gerne zusammen bei den Rabbanacks. Mit den Onkels, den Tanten und den Großeltern. Die paar Klavierstunden, die Mac während seiner Schulzeit erhielt, langweilten ihn. Er brach den Unterricht ab. Dann nahm ihn die Mutter mit in einen Musikladen in der Canal Street und als sie diesen Laden wieder verließen, hatte Mac seine erste Klampfe unterm Arm. This is a very old, it's New Orleans Voodoo, but we call it Gree-Gree. Jetzt kommt noch ein alter Song aus New Orleans, der mit Voodoo zu tun hat. Wir nennen es Gree-Gree. Die Form ist sehr alt. Der richtige Text lautet I walk on gilded splendors, nicht splinters, wie alle sagen. Doch Worte sind in New Orleans ohnehin nicht mehr als der Klang der Stimme. Ich gab das Ganze so wieder, wie ich es gehört hatte, aber ich habe den Song verziert mit viel von meinem eigenen Zeugs. Was ich versuchte, war ein Bild zu vermitteln. Da heißt es, wir wandern durchs Tal und durch die Schatten des Todes. Aber wenn wir unseren Geist aufs Höchste geschärft haben, dann gehen wir auf goldenem Glanz, on gilded splendor. Wie man es auch sagt, wir gehen auf einem höheren Pfad. Wir müssen uns nicht in diesem oder jenem verheddern. Das Lied ist eigentlich eine Warnung. Wenn du auf eine niedrigere Stufe in deinem Leben gerätst, kann es dir etwas Schlechtes zufügen. Du tust etwas Falsches, du verletzt jemanden und es schlägt auf dich zurück. Es ist ein Song, der einem ein wenig zeigt, wie der Pfad durchs Leben gefunden werden kann. Through the paths of life. Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they're just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their rope. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the king of the Zulu. My coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gree-Gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter. Think about a corn, may kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. Corn, may kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. Show. your mom and your mammy, your daughter, your cousin, the whole family, your family, the cousin, the jovial chandelier, the love of the carabao. Auf dem Album Babylon tritt Dr. John als Mahner vor dem drohenden Armageddon auf, der Zerstörung der irdischen Schönheit und Vielfalt. New Orleans verwandelt sich in Babylon am Rande der Apokalypse. Europäer begannen massenhaft Dr. Johns LP Babylon zu kaufen. Da fragt er unter anderem in einem Song, was wäre das für eine Welt ohne Zuhälter und Prostituierte, ohne Politiker und ohne Hierarchien? Das Album hat etwas von einer Operette, von Vaudeville-Theatern und parfümiert verräucherter Garderobe wie bei John Cassavetes. Dr. Johns Platten sind wie die French Cuisine der Kreolen im Mississippi Delta, randvoll mit den verschiedensten Zutaten. In Black Widow Spider spielt er ein wie mit Nägeln aus Stahl angezupftes Staccato-Solo. Danach nimmt er James Blood Ulmer vorweg und wir haben noch nicht von den Drums und der Percussion gesprochen. In a candlelit cafe down in New Orleans, where they play guitar and shake tambourine, I met a woman and we began to talk. But I was out of nowhere as I sat down. Yes, he sold. He had a store next to Dillard University, the oldest black university in New Orleans. Mein Vater verkaufte Schallplatten. Er hatte einen Laden gegenüber der Dillon-Universität, der ältesten schwarzen Uni von New Orleans. Das Resultat war, dass Dad in den 40er Jahren sogenannte Race Records anbot, also Rhythm and Blues und Blues. Er verkaufte aber auch Bebop, Gospel, Hillbilly und traditionellen Jazz. Das waren so ziemlich die einzigen LPs, die er im Programm hatte. Pop oder populäre Musik gab es bei ihm nicht. Ich wuchs nun mit all dieser Musik auf. Als ich 4 war, ließ mein Vater mich schon den Plattenspieler im Laden bedienen. Dad bekam all diese alten 78er-Platten zurück aus den Jukeboxes der Hotels. Wenn sie die Platten wechselten und neue einstellten, bekam ich die alten Scheiben. So hatte ich schon als kleiner Junge eine enorme Plattensammlung. Ich wusste nicht, dass das meiste davon Musik aus New Orleans war. Ich dachte, es sei die ganze Musik. I didn't know that most of this music was just New Orleans music. I just thought that was all of music. Viele Aspekte müssen zusammenkommen, um ein Meisterwerk zu bilden. Aus seiner von Alan Toussaint, dem Produzenten, angeregten Kooperation mit The Meters, der fabelhaften Street-Funk-Band, entstand Dr. Johns Album In the Right Place, das mit dem Titelsong beginnt, Right Place, Wrong Time, der ein Underground-Hit wurde. Bob Dylan hatte zu ihm gesagt, I was on the right trip, but in the wrong car. Ich war auf dem richtigen Trip, aber im falschen Auto. Bette Midler sagte zu ihm, My head is in the wrong place. Mein Kopf ist nicht da, wo er sein sollte. Er machte sich viele solcher Notizen und so hat jeder zu diesem Song eine Zeile beigetragen. Einmal mussten sie mit seinem Dad im Lieferwagen den mächtigen Mississippi überqueren, um die Verstärkeranlage in einem Club für Schwarze in Gang zu bringen. Da machte Mac zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem leibhaftigen Professor Longhair, Roy Bird alias Fess, ein Monument der New Orleans Musik. Von diesem Pianisten stammt das berühmte Tipitina, das Mac auf seinem Album Dr. John's Gumbo zum Besten gibt. And he had so many kids around him all the time. He had so many children, grandchildren, great-grandchildren. Fess hatte immer all diese Kids um sich herum. Er hatte selber viele Kinder, Enkel und Urenkel. Er erlebte sie in jedem Alter und schrieb Songs, wie Kinder Hüpfspiele machen oder über Seil springen. Kid games, but he also took things that kids did. In dem Repertoire von Fess gab es Tänze, denn als er jünger war, hatte er mit diesen Kids getanzt und war Profitänzer geworden, bevor er Pianist wurde. Er hat Kinder sehr geliebt. Und als mein Vater starb, war Fess für mich wie eine Vaterfigur. Ich beobachtete, wie er Dinge tat, und ich lernte von ihm. He was like a father figure to me, and I watch how he does things and I learn from him. Um anfangs einen Job als Musiker zu erhaschen, musste er viele Dinge in kurzer Zeit lernen, wie man mit Bargeld umgeht, mit Rauchwaren und Bourbon, den aufgekratzten Freundinnen aus der Entourage, aber auch, wie man die Sänger an der Gitarre begleitet, verschiedene Instrumente beherrscht und Bandleader wird. Machinery cannot do what a human being can do, because for one thing, is not as creative as a human. Ich glaube, eine Maschinerie kann nicht tun, wozu ein Mensch in der Lage ist. Erstmal ist das Ding nicht so kreativ. Wenn du eine Maschine anschließt, kann sie von vielem ablenken. Ich machte mal eine Hip-Hop-Platte mit Elektronik und es hat mir keinen Spaß gemacht. Zu viel Studio-Bastelei. Ich habe selber viel in Tonstudios gearbeitet. Aber ich sage, alles zu seiner Zeit. Was New Orleans Musik betrifft, es gilt immer, den Spirit und das Feeling zu treffen. Das versuche ich. Es muss echt klingen. Ich hatte jede Menge Studioeffekte auf den frühen Platten aus den 50ern benutzt. Ich spielte elektrische Pianos, ich hantierte mit Gitarren und Tremolo und Vibrato und mit Echoeffekten. Mir gefallen aber natürliche Dinge besser. Musik hat für mich eine heilende Kraft, die sie aus dem Natürlichen bezieht. Naturheilmittel können genauso gut heilen wie Ärzte. Es ist wichtig, eine aufsteigende Bewegung zu erzeugen. Der Drummer kann den Beat wechseln oder ihn umspielen. Es ist nicht das, was man heute so oft hört. Play around it and not just play bop, bop. You know, what you hear too much today. Thank you. forever, it never ends. It just go on from one end to the other. Just keep on flowing between everybody, between each and other, no matter which one you want to call, your sister, your brother, how you want to feel it. Just keep on flowing. Friend of mine, Cousin Joe, wrote a song on it called How Come My Dog Don't Bark When You Come Around. Ein alter Freund von mir, Cousin Joe, schrieb mal einen Song, der hieß Wie kommt es, dass mein Hund nicht anschlägt, wenn du vorbeikommst? Er sagte einmal zu mir, Mac, du solltest nicht nur auf den Plot und die Story in einem Song achten. Wenn du ihn schreibst, ziel nicht nur auf den Verstand der Leute ab. Triff sie in ihrem ganzen Wesen, ihren Gefühlen, ihrem Geist. Bring sie zum Tanzen in ihrem Fleische und mit ihrer Seele. Das habe ich versucht. Es gelingt uns nicht immer, aber wir probieren es weiter. Und nichts sollte dich davon abhalten, es auch zu versuchen. And that's something trying to do. You know, don't always succeed, we try. Das waren die Milestones im Deutschlandfunk. Heute Blues-Klassiker. Sie hörten Right Place, Wrong Time. Erinnerungen an Dr. John 1941 bis 2019 von und mit Karl Lippekaus. Facts of life come down to common sense. Now what you don't learn in school, you might learn from experience. Hard knocks can break a head, hard as wood. Open mind gon' catch anything it understood. Listen. You ever won't know all that stuff you're missing. Put down that beer, turn off the TV, turn off that FM in the CD. Better listen at me, better learn to listen. Crack back, chill out, that's what I'm talking about. Turn down that VH1 and MTV.